Die Haushaltung Gottes, Band 1. Die Urgeschichte der Menschheit. Empfangen durch das innere Wort von Jakob Lorbeer. Kapitel 63. Asmaels Rede über das göttliche Wort. Und nun, sagte der Adam weiter, da mir bis auf Henoch alle geantwortet haben, Henoch aber ganz natürlich lange schon die lebendige Antwort selbst ist, so lasset uns am Ende noch sehen, wie alles dieses Asmael aufgenommen hat, und es soll seine Antwort der letzte sichere Beweis sein, dass er nach dem Willen Jehovas würdigst möchte aufgenommen werden in unsere väterliche Mitte. Und so gib nun auch du, Asmael, dein möglichstes Verständnis von dir und zeige uns, wie du deinen dir bestimmten Lehrer erfasst und begriffen hast. Und so rede, was du vermagst. Amen. Und siehe, alsbald begann Asmael folgende sehr denkwürdige Antwort von sich zu geben, und zwar so getreu, als sie ihm von mir eingehaucht wurde, sagend nämlich: Geliebteste Väter der Väter der Erde, zu schwer für euch Kinder des Höchsten, des Heiligsten Vaters war Henochs gar wunderbar Wort zu verstehen und voll zu erfassen dasselbe aus innerster Tiefe der Wurzel des Lebens. O Väter der Väter der Erde! Das sollte ich nichtiger Wurm des Staubes euch deutend gar zeigen, ja zeigen, wie weit das Unendliche sich mit dem Endlichen möglich möcht einen, der Tod mit dem Leben, die Nacht mit dem Lichte, die Erd mit der Sonne, wie zeitlich mit ewig und wie die Geschöpfe mit Gott. O ihr Väter der Erde! O ihr Väter der Erde, wenn solches ich könnte, o wahrlich, dann würde die Erde nicht sparsam von einer alleinigen Sonne am Tage erleuchtet nur werden. O höret, aus jeglichem Worte, aus jeglichem Laute der Zunge erstünden dann Heere der Sonnen, die alle die Erde gar munter umkreisten. O Väter der Erde! Ich meine, die Macht solcher Worte und so auch ihr endliches Verständnis steht höher, unendlich mal höher, als dass ich ein kaum noch dem Tod und der Nacht erst entrissener Sklave schon möchte enthüllen das Größte der Wunder, ein Wunder der Wunder im Worte. Ich habe gar oft schon gesehen, gar weisliche Taten von Tieren verüben, es waren die Dinge für wahr, sehr erstaunlich, dass Menschen mit fleißiger Mühe desgleichen nicht möchten erzeugen, doch Worte, um das zu benennen, was da sie erzeugte, o höret, die Worte, dies Wunder der Wunder, konnt nimmer mein lauschendes Ohr von den Zungen der weisesten Tiere vernehmen. Da dacht ich, zu künden, das Leben dem Leben vom Leben kann nimmer die weiseste Tat. Denn ich sahe oft Spinnen inmitten der kühnsten Gewebes erstreben, ersterben, ja selbst in den größten Palästen der mächtigsten Städte der Tiefe hielt oft schon der Tod ein gar schauerlich Erntefest. Ja, selbst Menschen, gen Menschen, sie zeigten ohn Worte vom Leben wohl schwerlich sich mehr, als ein Stein es vermag zu dem Steine. Doch Worte, o höret, die Worte entstammend dem Leben, die zeigen uns wieder das Leben. Und konnte das Leben ursprünglich sich anders als einzig allein nur im Worte sich finden? Im Worte ist Leben, das Wort ist das Leben, und Gott ist das Wort und das Leben. Es findet das Leben im Worte sich nur, und das Wort muss ja ewig in Gott sich selbst zeugend und findend als Leben vom Leben gar mächtig geredet und alles aus sich so gestaltet und endlich geschaffen auch haben. O Väter der Erde, wenn ich nun erfahre von Henoch des Wortes gar mächtiges Walten und als durch dasselbe umstalten in mir, da frage ich nicht mehr nach Leben. Fürwahr, solches habe ich treu ja im Wort schon gefunden, und wem nicht genüget dies Zeugnis vom Leben, o Väter, der dürfte ein anderes wohl schwerlich je finden. Amen. Ende dieses Kapitels.